WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic herzlich willkommen zum Hörspiel. Und bevor wir mit einer neuen Folge aus unserer Serie Ciao Bello weitermachen, hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie können ab sofort unseren WDR Hörspiel Newsletter abonnieren. Unter hörspiel.wdr.de geht das. Dann bekommen Sie wöchentlich neue Hörspieltipps aus der Redaktion Freihaus per Mail zugeschickt. Dann wissen Sie, was Sie erwartet. So wie diese Woche, in der wir die Mensch-Hund-Beziehung analysieren, mithilfe verschiedener Hörspiele. Was den Hund umtreibt, damit setzen sich Hundepsychologen auseinander. Das ist sicher nichts Neues für Sie. Wir beschäftigen uns deshalb damit, was den Hundepsychologen selbst umtreibt. In unserem Fall müssen wir das in der Vergangenheitsform formulieren, denn es geht um einen Hundepsychologen, der spurlos verschwunden ist und wenig später tot aufgefunden wird. Zwei Frauen machen sich auf die Suche nach Spuren, die Freundin des Toten und eine befreundete Journalistin. Beide wollen sie wissen, ob das Opfer ein Doppelleben geführt hat. Ich wünsche Ihnen jetzt spannende Unterhaltung mit dem Stück Wer hat Lukas gebissen von Sebastian Hocke. Nächste Nachricht um 2.17 Uhr. Ich wieder. Du gehst immer noch nicht ran. Mann, Stella. Weißt du, ich will einfach nicht, dass wir zu den Menschen gehören, die irgendwann feststellen, einmal Zumba pro Woche war alles, was wir uns an Selbstverwirklichung zugestanden haben. Nächste Nachricht. Um 2.17 Uhr. Ich bin mit dem Finger abgerutscht, entschuldige. Scheiß Blut auf dem Display. Meine Nase schwillt an und... Oh. Nächste Nachricht. Um 2.18 Uhr. Wenn du mich jetzt rauswirfst, dann weiß ich nicht mehr, wo ich arbeiten soll. Ich hätte doch bald das Geld zusammen. Ich dachte, du würdest mich mehr unterstützen, Mensch. So lange habe ich da jetzt drauf hingearbeitet. Ich habe Serien ausgeliehen für Sonntag und einen ollen Schinken. Ein Film, den ich gar nicht wollte. Vielleicht sollte ich ins Krankenhaus. Ich glaube, das kann sich echt entzünden. Ich bin noch nie gebissen worden. Diese Nachricht ist das letzte Lebenszeichen von Lukas. Gesprochen auf Stellas Mailbox in der letzten Nacht seines Lebens. Lukas ist nicht ins Krankenhaus gegangen, aber an dem Biss in seine Nase ist er nicht gestorben. Die offizielle Erklärung lautet, Lukas Bernardin ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das war im letzten September, am Ende des Sommers, in dem Stella und Lukas sich kennengelernt haben. Noch eine Stunde zuvor haben sie zusammengesessen. Er wurde am Ufer vom Fluss gefunden, im Schillerpark. Aber irgendwie weiß keiner, wie er da hingekommen ist. Und wieso wurde Lukas gebissen? Ich bin Sarah Winter. Ich bin keine Polizistin, keine Kommissarin oder so. Ich bin auch keine Privatdetektivin. Aber ich bin Journalistin und es gewohnt, einer Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Ich habe die letzten Monate damit verbracht, herauszufinden, was in dieser einen Stunde passiert ist, nachdem Stella und Lukas sich zerstritten getrennt haben. Hä? Ja und? Ihm wurde halt in die Nase gebissen. Außerdem frühstücke ich gerade. Christoph, jetzt sei doch nicht so. Ich glaube wirklich, dass wir damit bei Sören, sogar beim Verlag, richtig Eindruck machen könnten. Du musst mit ihm reden, dir hört er zu. Ja klar, ich habe damals wegen dir in ein paar Wochen 10 Kilo abgenommen. Mann, ich kann das so einfach nicht. Ja, toll, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Tut mir leid, ich weiß, dass es nicht leicht war für dich, aber das... Ja. Habe ich dir eigentlich schon von dem Bowlingverein erzählt? Welcher Bowlingverein? Ach, habe ich dir das gar nicht gesagt? Die könnten ein Porträt gebrauchen. Das ist doch wieder Lokales. Ich sehe jetzt das Problem nicht. Das ist nicht, was ich machen will. Tja, dann bitte. Die Polizei sagt, sie gibt bei den Ermittlungen ihr Bestes. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe da kein gutes Gefühl. Dubinsky? Hier ist Sarah Winter. Ich rufe nochmal an wegen Lukas Bernardin. Frau Winter, ob der Bernardiner ermordet wurde oder nicht, hängt vom Ermittlungsstand ab. Und da muss man ganz klar sagen, ist er tot? Sicher. Deutet etwas auf ein Verbrechen hin? Wer weiß, der Rest ist seriöse Polizeiarbeit. Lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Das höre ich seit einem Jahr. Vielleicht ist es auch albern, so kleinen Details nachzuhängen. Es sind gerade diese kleinen Details, die mich interessieren, die mich Stellas Geschichte glauben lassen. Kein Hund hätte ihn je gebissen. Lukas war sowas wie der Hundeflüsterer. Da ist ein schwarzes Loch von einer Stunde. In der Nacht, als Lukas starb. Ich muss einfach wissen, was passiert ist, nachdem er mich angerufen hat. Ich will beweisen, dass ein Verbrechen vorliegt. Und will ihn finden, den Mörder von Lukas Bernardin. Als Anhaltspunkt habe ich nichts als Stellas Erzählungen, die Mailbox-Nachrichten und einen Karton mit Akten. Akten mit Namen drauf. Harras, Frau Schmidt, Rio. Namen von Hunden, die Lukas therapiert hat. Bei Stella zu Hause, weil er bei sich in der Wohnung keine Klienten mehr betreuen durfte. Rio, 30.06. erste Sitzung. Ja, also ihr Hund kommt mir schon ein bisschen phlegmatisch vor. Ja, naja, viel macht er nicht, ne? Aber wann waren Sie denn das letzte Mal mit dem Hund draußen? Schon ein bisschen hier. Ich biete ihm das immer an, ich stehe mal in der Tür und wedel mit der Leine, aber da kommt er nicht mehr, ne? Da, also. Ich will die Nacht rekonstruieren, in der Lukas starb. Von dem Moment an, wo er die Bar verließ, in der er zuvor mit Stella gestritten hatte, bis hin zum Fundort seiner Leiche am anderen Ende der Stadt. Ah, hier hat der Corbin den Fund gemacht. Ja, fein. Hier hast du den toten Mann gefunden, nicht? Wo genau? Da am Ufer, mitten im Schilf. Na, und dann gleich die Polizei gerufen. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber es war auch dem Corbin seine erste Wasserleiche. Den Ort zu sehen, an dem Lukas' Körper gefunden wurde, war schon schwierig. Aber kein Vergleich zu dem, was mich am Nachmittag erwartete. Kaum Anzeichen von Waschhaut. Todeszeitpunkt zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr am Morgen. War schon tot, bevor er ins Wasser kam. Hundebisse postmortem. Bis auf einen in die Nase, aber gestorben ist er daran nicht. Frau Dr. Siodmak ist Forensikerin. Sie hat die Leiche von Lukas untersucht. Nach vielen Briefen und Anrufen lässt sie sich beknien, mich zu treffen. Je mehr sie erzählt, desto schwerer fällt mir das Atmen, das Schlucken. Frakturen, Prellungen, Schürfungen an den Wundrändern. Hämatome in der Umgebung, die auf stumpfe Gewalteinwirkung schließen lassen. Da ist noch ein heftiger Hautausschlag. Antemortem. Vielleicht Riesenbärenklau. Kennen Sie die Pflanze Riesenbärenklau? Nee. Kenn ich nicht. Ich wachse hier im Park. Aber es klingt nach einer Pflanze, die irgendwo im Wald wächst, die jetzt hier nicht irgendwo im Kleingarten angebaut wird. Ja, den Riesenbärenklau kenne ich. Den hatten wir zu Hause im Garten. Das ist ein Riesenmonster. Ganz hohen Stamm. Dick, so dick ungefähr der Stamm. Und der hat nachher mit seinen Blütenkrone hat dann nachher schwarze Beeren. Der ist giftig, hochgiftig. Riesenbärenklau, Giftpflanze des Jahres 2008. Allerdings wächst er weder im Park, wo Lukas gefunden wurde, noch in der Nähe der Brücke, von der er vermutlich ins Wasser gestoßen wurde. Ja, danke. Ich bin freie Journalistin. Ich muss hier mal durch. Entschuldigung. Darf ich mal einmal an Ihnen vorbei? Dankeschön. So, stopp. 46 Minuten. Von der Fußgängerampel. Bei Nacht. Keine Wartezeiten. Dann durch die Gassen vom Malteser Falken, selbst mit schnellen Schritten, das reicht von der Zeit hinten und vorne nicht. Nochmal danke für die Einladung. Die hatten ja sogar noch unseren Tisch. Naja, das ist die Kantine und sie sieht aus wie immer. Also, aber gern. Ich weiß ja, dass du gerne isst. Ja. Also, pass auf. Ich habe die Brücke ausfindig machen können, von der er vermutlich ins Wasser gestoßen wurde. Und jetzt kommt's. Die liegt nicht auf seinem Heimweg. Ich glaube, dass wir hiermit zeigen könnten, dass ich für Lokales und Kleinanzeigen diesen ganzen Texter-Unsinn viel zu gut bin. Wir. Das hier ist eine Riesensache. Also. Außerdem könnten wir dann wieder zusammenarbeiten. Wir können es doch nochmal probieren mit der Zusammenarbeit. Also schön. Irgendwie werde ich Sören schon einen Grund liefern. Vielleicht erfahre ich noch irgendwas aus den Akten. Vielleicht hat er nachts noch einen Klienten besucht. 7.7. zweite Sitzung. also als sie den Hund ins Haus geholt haben, die Kindheit des Hundes, vielleicht finden wir da den entscheidenden... Da hatten wir einen schwierigen Start, ne? Damals wohnte hier noch eine Familie über uns, so ein ich weiß ja nicht, das war ein Hund, aber das, also seltene Ding, so ein, ne, der hat den immer ein bisschen gemobbt. Unseren Rio, wenn der den im Treppenhaus gesehen hat, ne, da hat der den immer angehangen, den Kleinen, der konnte sich ja nicht wehren, ne? Ich will mir den Ort genauer ansehen, wo Stella und Lukas ihre letzte gemeinsame Nacht verbracht haben. Vielleicht gelingt es mir so, herauszufinden, was Lukas zugestoßen ist. Wie lange ist das jetzt her, seit... Seit Lukas gestorben ist? Ich meinte, wie lange Stella nicht mehr hier war. Erinnerst du dich an den Abend? Richard ist Eigentümer von Malteser Falken, eine Filmkunstbar mit eigener Videothek. Hier sind sie im Streit auseinandergegangen in der Nacht seines Todes. Und du versuchst jetzt hier für Stella herauszufinden, was passiert ist? Ist das nicht Aufgabe der Polizei? Überhaupt. Nur weil sie weiß, was passiert ist, ob das jetzt ein Unfall war und wie seine Leiche durch die Stadt wandern konnte, wird das ja nicht leichter. Doch, ich glaube schon. Kannst du mir nicht was über die beiden erzählen? Was soll ich denn über die beiden groß wissen? Haben sich Filme bei mir geliehen und was getrunken, meistens freitags. Die haben sich hier kennengelernt. Entschuldige, ich muss der Dirnbach noch einen Gin Tonic bringen und einen Knabberteller. Sollte man einen Besen mitbringen, die Frau. Kriegt eh wieder die Hälfte der Kläffer von. Sie kommt immer noch jeden Tag und wartet darauf, dass jemand ihren Film ausleiht. Es kommt ja kaum noch jemand. Manchmal kommen mir die DVD-Hüllen wie kleine Särge vor, in denen man die Scheiben beerdigt. Ich glaube übrigens, ihr Hund hat ein ernstes Alkoholproblem, aber psch. Lukas ist schon länger tot, als er mit Stella überhaupt zusammen war, oder? Das immer noch länger als meine längste Beziehung gedauert hat. Alles, woran ich mich erinnere an dem Abend, ist, Stella ist gegangen. Ich dachte, wer weiß, wieso die sich so gezofft haben. Lukas hat noch was getrunken und eine Stunde später sah er auch raus. Ich bin ihm noch nachgerannt, hab ihm noch seine Filme nachbringen wollen. Aber dann war er schon weg. Dann wäre ich ja einer der Letzten, der ihn lebend gesehen hat. Ich und die Dirnbach. Aber mit der wird er wohl kaum mitgegangen sein. Außerdem habe ich mit der die halbe Nacht ihren Hund gesucht. Dritte Sitzung. Das ist zu wissen, was ich meine, worauf ich anspiele. Also in dem Fall ging es schon um Alkohol. Ja, da haben wir gefeiert und dann sind wir irgendwann alle ins Bett. Und als wir morgens am ersten schön unseren Neujahrsspaziergang mit ihm machen wollen, da kann der sich ja nicht mehr bewegen. Da liegt er in der Küche und alle Schnapsreste hat er ausgetrunken. Der hat die. Ja, sehen Sie, das wäre schon eigentlich das entscheidende Warnsignal gewesen. Sie haben nicht darauf reagiert. Also den Vorwurf muss ich Ihnen jetzt leider machen. Immer wieder frage ich mich, wer könnte ein Interesse daran haben, dass ein Hundepsychologe stirbt? Gibt es überhaupt jemanden, der davon profitiert? Jemand, der kein Dackel ist. Eine Nachbarin von Lukas steht neben mir. Frau Keller ist genau das, was sie auf den ersten Blick darstellt. Sie ist Nachbarin, beruflich. Und sie wohnt unten. Ich habe ihr erzählt, ich bin vom Gewerbeamt. Und das, was sie zu erzählen hat, ändert alles. Also es war echt schlimm, ne? Also der hat hier überhaupt nicht reingepasst. Und der Herr Neumann, ja, von oben, der hat auch gesagt, ey, wir lassen uns hier nicht veräppeln, ne, von dem. Der betreibt hier einen illegalen Hundefriseur. Ja. Dein Freund war wohl Hundefriseur. Illegal. Und er hat dir den Hundepsychologen nur vorgespielt. Das kann ich Stella nicht erzählen. Und dann hat mein Vermieter zu mir gesagt, es sind Haare im Ausfluss. Ja, und die müssen von mir sein. Von mir sollen die sein. Also, da bin ich ja fast ausgeflippt. Na, auf keinen Fall, ja. Ich habe schließlich so ein Haarsieb, ja, in meinem Ausguss. Ja. Wer weiß, von wem die Haare waren. Von mir waren die nicht. Aber offensichtlich hatte er noch in der Nacht Besuch. Ich überlege, wie ich ihr das erkläre. Hey, da waren Schritte im Hausflur und im Keller. Ich dachte, ein Hund nach Mitternacht, das gibt es doch nicht. An der Wohnungstür sehe ich dann, da brennt Licht. Und dann ein Föhn. Aus dem Herrn Bernardin seine Wohnung. Stellen Sie sich das mal vor. Also ich habe manchmal so das Gefühl, manchmal sage ich, oh, Herr Bernardin, ne? Hier hören Sie auf, ja? Also mit diesen Frisieren hier mitten in der Nacht, ich kann nicht schlafen, ist mir alles viel zu laut. Jetzt ist er tot. Der Herr Bernardin. Das ist schon eine Erleichterung. Ja. Ein illegaler Hundefriseur. Ja. Aber die ganzen Haare im Abfluss, das ist ja widerlich. Da vergeht mir ja schon wieder der Appetit. Ich glaub da auch nicht dran. Er hat angebissen. Wie bitte? Am besten, wir gehen undercover. Ich habe gesagt, ich als stellvertretender Chefredakteur finde, das ist eine Story. Ja, schon, aber... Und er sieht's ganz genauso. Wir machen da was richtig Großes draus. Titelseite, eine Serie, Reportagereihe, das ganze Programm. Ich meine, ich habe deinen Namen bisher noch rausgelassen, aber Sören meinte, Wirtschaftskriminalität, organisiertes Verbrechen, das ist was fürs Überregionale. Ja, und ich so, ganz genau. Das muss man sich mal vorstellen. Da machen die Viecher im Hinterhaus wieder flott und schädigen damit einen ganzen Wirtschaftszweig. Ja, aber weißt du... Mensch, Sarah, das ist doch das, was du wolltest. Zurück ins Team. Ich versuche mir vorzustellen, wie ein Hundepsychologe arbeitet, weil ich glaube, dass hier der Schlüssel zur Aufklärung des Rätsels liegt. Wenn in der Nacht Geräusche aus seiner Wohnung kamen, hat er vielleicht noch einen Hund therapiert. Wenigstens für einige Minuten. Hunde kann man schon ähnlich psychologisieren, wahrscheinlich wie Menschen, könnte ich mir vorstellen. Dass der Hund erstmal Platz nimmt und sich da gemütlich, also dass man halt eine gemütliche Atmosphäre für den Hund schafft. Erstmal irgendwie eine schöne Atmosphäre schaffen, wahrscheinlich ja so ein nettes Hundekörbchen aufgestellt und daneben so eine Schale mit Wasser und mit ein paar Leckerlis. Ja, dass es vertraut ist. Wenn man so einen Hund in die Augen guckt, kann man schon einige menschliche Assoziationen daraus ziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich abläuft wie bei einem Menschen. Und dann lässt er den Hund rein, streichelt ihn erstmal. So, dass er halt auch irgendwie zeigen kann, ne, was sein Problem ist. Naja, vielleicht hat Lukas in dieser Nacht noch einen Hund therapiert, der Angst vor einem Föhn hatte. Auf keinen Fall hat er jemanden nur so kurz behandelt. Und wenn so ein Therapeut gebissen wird, sagen wir zum Beispiel in die Nase. Für einen Therapieabbruch muss die Situation heftig eskaliert sein. Das wäre nicht passiert. Lukas war ein guter Therapeut. Rio, 21.04. Sitzung. Also Belohnungen finden im Grunde nicht statt. Wofür soll der denn belohnt werden? Also der kann doch nichts. Der liegt hier den Jan. Das soll ich ihn jetzt. Wenn der jetzt ein Stöckchen mal holen würde, ne? Da tätschle ich ihm auch das Köpfchen. Aber der liegt doch nur. Der geht nicht mal aus dem Weg. Ja, aber das liegt ja vielleicht auch daran, dass er sich minderwertig fühlt. Rio, du bist doch mein Jutter. Das weiß er doch. Aber er reagiert überhaupt nicht mit der Stimme. Ne? Der ist müde jetzt. Der hat ja schon den ganzen Tag hinter sich. Wurde Lukas Opfer seines letzten Klienten? Nächste Nachricht. 2.10 Uhr. Ich weiß schon, warum du so auf Abstand gehst. Weißt du, manchmal glaube ich, du bist nur neidisch, weil ich tue, was ich tun will. Tut mir leid, ich verstehe einfach nicht, was an einer eigenen Praxis so lächerlich sein soll. Es gibt eine Menge verkorkste Hunde in der Stadt und die brauchen mich. Das hast du doch heute gesehen. Gesehen? Was hat sie gesehen? Vor mir steht ein Karton mit Lukas Akten von Hunden, die so beeinträchtigt waren, dass ihre Besitzer Hilfe brauchten. In den Akten war die Rede von einem Hund, der zwanghaft in jeden Bus sprang, der nur kurz seine Tür öffnete. Das gibt's ja nicht. Ich treffe mich mit Lene Dürrenbach im Malteser Falken. Unter ihrem Tisch sitzt Hund Puffy, angeleint, umgeben von Krümeln und Resten von Erdnussflips und Salzstangen. Und Sie schreiben jetzt über Filme und berühmte Leute, oder wie? Halten Sie mal mein Glas. Ich möchte rauchen. Also, Frau Dürrenbach, da ist dieser Roman... Ach Gott, eine Romanverfilmung. Und in der Verfilmung würden dann Puffy und ich gemeinsam auftreten? Ich verstehe nicht, wofür ich diese Papiere hier ausfüllen soll. Ob Puffy schon einmal jemanden gebissen hat oder eine Therapie. Wie kommen Sie darauf? So eine dumme Pute. Was, Puffylein? Es ist besser, Sie gehen jetzt. Puffy ist der Hund, der gerne mit dem Bus fuhr. Ich kenne seine Akte. Woher wissen Sie das? Schön. Wir waren einmal beim Hundetrainer. Sein Therapeut, Herr Bernardin, ist tot. Hast du das gehört, Puffy? Ist das schade. Sehen Sie, er lässt gleich die Ohren hängen. Da ist der Tag ruiniert, was, Puffy? Was ist in der Nacht passiert, als er starb? Hat Puffy Lukas gebissen? Puffy hat den Herrn Bernardin geliebt. Er war natürlich nicht bei ihm. Was hätte er denn da gesollt? Ich erinnere mich an die Nacht. Der Herr Bernardin war ganz traurig, dass er nicht alle Filme bekommen hat, nachdem er sich vorher mit dieser dummen Gans rumschlagen musste. Also habe ich ihm einen empfohlen. Den hätte er dann noch beinahe liegen lassen, aber zum Glück habe ich ihn dran erinnert. Ein ollen Schinken, die beste Arbeit von Fassbinder. Das war eine Nacht. Ich habe eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Der Kneipier ist blindlings auf die Straße raus und hat die Tür offen gelassen, dem Herrn Bernardin hinterher. Dabei hatte der doch seine Filme schon. Und dann gab's draußen Ärger mit einem Mann, der hatte so einen Hundefänger, so einen Kastenwagen. Rio, 4.8., 5. Sitzung. Es ist immer schlimmer, Yvonne. Er uriniert an ihre Steckdosen, oder? Ja, damit hat's angefangen. Die Steckdosenleisten. Der hat die unter den Schränken vorgeholt, die Steckdosenleisten, um aufzupinkeln. Haben Sie vielleicht mal dran gedacht, dass Ihr Hund einen Ausweg sucht? Sie meinen, der will nicht mehr? Hast du was mit Lukas Tod zu tun? Ich wollte doch nur, dass die beiden nicht aufeinandertreffen. Freddy war in Lukas Wohnung und da wollte ich Lukas aufhalten. Freddy? Welcher Freddy? Ich hab das doch gar nicht gewollt, Sarah, ehrlich. Ich wollte doch für Stella nur das Beste. Der Lukas kam mir immer so komisch vor. Keine Freunde, nur immer diese Hunde. Aber das ist doch kein Grund, ihn umzubringen. Hab ich doch gar nicht. Dann dieser Freddy, oder wie? Der sollte mal ein bisschen stöbern. Ich dachte, Stella und Lukas machen sich einen schönen Abend. Aber dann ist ja irgendwie die Bombe geplatzt. Da musste ich improvisieren. Ich dachte, Freddy beobachtet nur und findet was, wie er die beiden auseinanderbringen kann. Das glaube ich jetzt nicht. Ich wollte Lukas an dem Abend aufhalten, weil Freddy in seiner Wohnung war. Deshalb bin ich ihm nachgegangen. Aber er war verschwunden und dann hat mich dieser Zeitungslieferant fast umgekachelt, bevor sein Wagen ins Gebüsch gerollt ist. Und dann lese ich 2 Tage später, Lukas ist tot. Ich habe mich oft gefragt, was ist das für ein Mensch, der Lukas umgebracht hat? Wie würde er reagieren, wenn ich ihn mit meinen Anschuldigungen konfrontiere? Ja, ich bin in seiner Wohnung gewesen. Und ich wollte ihn umbringen. Ich wollte eine Stromfalle bauen. Sie geben also zu, dass Sie ihn umgebracht haben? Nein. Ich gebe zu, dass ich ihn umbringen wollte. Und deshalb kann ich ihn nicht umgebracht haben, weil ich nämlich gerade mit den Vorbereitungen beschäftigt war. Kann ich ja nichts dafür, dass noch einer dieselbe Idee hatte. Ich mache ein Fernstudium. Das kostet Geld. Hm. Also habe ich Richard gesagt, ich bringe die beiden auseinander. Kostet dich ein paar Scheine. Ich dachte, bevor ich da jetzt noch Weihnachten dran sitze, baue ich eine Stromfalle. Also stelle ich eine Fußwanne auf, direkt hinter die Eingangstür, lege ein abgeschnittenes Kabel rein, stecke den Stecker in die Wand, aber kein Blitzen. Nichts. Okay. Dachte, vielleicht ist die Steckdose kaputt. Also hole ich den Föhn aus dem Badezimmer und richtig. Schöne Scheiße. Sicherung raus. Mhm. Also, ich runter in den Keller, Sicherung wieder rein und wie ich wieder nach draußen komme, steht auch schon die Nachbarin im Flur. Herr Bernardin, Schluss mit dem Frisieren. Hm. Da bin ich verduftet. Okay. Das dürfen Sie mir nicht übel nehmen. Das war wirklich nicht persönlich gemeint. Warum mal Stress auf Arbeit und alles? Freddy hat das beste Alibi aller Zeiten. Das bedeutet aber auch, dass ich nun überhaupt gar keine Ahnung habe, wer als Täter in Frage kommt. Vermutlich ist alles so, wie Kommissar Dubinsky sagt. Ein Unfall. Am Ende war er vielleicht zu betrunken, um das Auto zu bemerken, das auf ihn zurollte. Aber wie ist er dann in den Schillerpark gekommen? Wie jetzt? Du hast nichts recherchiert zu den Friseuren? Ich dachte, du wolltest den Hund besorgen. Ich habe die Titelseite für Samstag. Wir müssen jetzt liefern. Was hast du denn Sören erzählt? Und wieso hast du dafür die Titelseite? Es ging doch überhaupt nie um Friseure. Pass auf, wenn du dir jetzt einen Hund besorgst. Ich will mir keinen Hund besorgen. Du könntest ja auch erstmal unverbindlich nach Frisuren fragen, so. Ich kann dir keine Story zu einem Hundefriseur bringen, wenn es keine gibt. Lukas war Therapeut für Hunde. Entweder illegaler Hundefriseur oder gar keine Story. Mhm. Die Geschichte, wie du sie jetzt erzählen willst, ist doch gar nicht wahr. Und ich will auch nicht, dass mein Name unter so einem Artikel steht. Krieg Sodbrennen. Mensch, Sarah, jetzt mach doch nicht wieder alles kaputt. Wir wollten doch wieder ein richtiges Team werden. So wie früher. Ich will überhaupt nicht, dass alles wieder wird wie früher. Dein bescheuerter Magen und immer dreht sich bei dir alles nur ums Essen. Das hat dich doch damals auch nicht gestört. Doch, hat es. Aber ich hab's dir nicht gesagt. Lieber schreibe ich den dämlichen Artikel über den Bowlingverein, als dass ich auf dich angewiesen bin. Ich finde übrigens auch, dass du ein furchtbarer Journalist bist. Was? So, jetzt ist es raus. Nächste Nachricht. 2:11 Uhr. Es tut mir leid, aber es nervt einfach, wenn du mich ständig Hundetrainer nennst. Ich bin Diplom-Hundepsychologe. Ich meine, ich habe sogar eine Urkunde und bin im Berufsverband der Tierverhaltensberater und alles. Das tut mir am meisten leid, dass ich gesagt habe, du bist nur ein Hundetrainer und hast noch lange keine Ahnung von mir, nur weil Harras jetzt mit deiner Hilfe nicht mehr auf die Couch pinkelt. Und dann den ganzen Tag die Hunde bei mir zu Hause. Und dann habe ich gesagt, Lukas, es reicht mir jetzt. Irgendwie müssen wir uns was anderes überlegen, das geht so nicht. Oh Mann, der hat mich doch auch ständig analysiert. Rio, 11.8., 6. Sitzung. Ihr Hund scheint mir ein bisschen depressiv zu sein. Aber wie depressiv? Der hat's doch gut hier. Der hat da seinen Korb, der hat Teppich, der kriegt Futter. Was soll der denn? Der soll sich mal nicht beschweren. Was will der denn noch? Das ist schlimmer als meine Frau. Ich glaube, Oma, die ist depressiv. Wir geben einfach ungern zu, wenn wir versagt haben. Das ist menschlich. Hunden ist das egal. Frau Dürrenbach, Pussy fährt noch immer gerne mit dem Bus und wird deshalb ständig an der Leine geführt. Was reden Sie denn da? Puffy ist der Hund, der Lukas gebissen hat. Komm, Puffilein, wir gehen. Das müssen wir uns nicht anhören. Dann beweisen Sie's. Wir gehen zur Bushaltestelle und Sie machen den Hund von der Leine. Die ist gleich da drüben. Nein. Schön. Er hat vielleicht ein bisschen über den Durst getrunken an dem Tag, als der Herr Bernardin zu uns kam. Und da hat er zugeschnappt. Puffy, was machst du denn? Bleib hier, Puffy. Tun Sie doch was. Mein Hund rennt ins Gebüsch und wenn Sie ihn nicht aufhalten, springt er irgendwo rein. Helfen Sie mir. Der Bus kommt doch gleich. Komm da raus aus dem Busch, hörst du? Was ist denn das? Riesenbärenklau. Ich kenne jetzt die Wahrheit von Lukas letzter Nacht. Es ist kurz nach 1 in der Nacht, als Lukas mir vorwirft, ich würde mich verhalten wie ein Hund. Stella hat die Bar verlassen. Lukas blieb da, trank ein paar Runden aufs Haus. Ich konnte auch nicht zulassen, dass er nach Hause geht. Habe ich ihm ein bisschen nachgeholfen. Da traf er Lene Dirrenbach. Die schwatzt ihm ihren Film auf. Ein ollen Schinken. Die beste Arbeit von Fassbinder. Lukas erkennt seinen ehemaligen Klienten, der ihm, wenig angetan vom Wiedersehen, in die Nase beißt. Da bemerkt Lukas die Leine an Puffys Halsband. Und Frau Dirrenbach lässt sich dazu verleiten, Puffys seelische Heilung vorzuspielen. Sie macht ihn von der Leine ab und liefert einen entscheidenden Baustein für den weiteren Verlauf der Nacht. Ein paar Minuten später flüchtet Puffy durch die offene Tür, durch die zuvor Lukas und Richard verschwunden waren. Und draußen sind sie dann in ein Auto gelaufen. Das war der Zusteller des Wochenblatts. Der war nur Zufall. Ich bin ihm direkt reingelaufen. Von Lukas war da keine Spur mehr. Ich wollte ja nur meine Zeitung ausfahren. An dieser Stelle kommt eine Person ins Spiel, die unbeabsichtigt den Verlauf des Abends entscheidend beeinflusst. Mirko Z., Fahrer eines Kastenwagens und Zusteller des hiesigen Wochenblatts, befindet sich auf seiner nächtlichen Tour, die er beinahe beendet hat. Es ist kurz vor 2:30, als er sich dem Ort nähert, wo alle Fäden der Geschichte zusammenlaufen, dem Malteser Falken. Mirko Z. ist gerade nichts ahnend in seine Arbeit vertieft, als Richard sein Lokal verlässt. Ich bin ausgestiegen und habe das Auto offen gelassen. Ich frage den Fahrer noch, haben Sie einen Mann gesehen? Was denn für ein Mann? Hat mich nicht interessiert. Ich wollte ihn nur rund machen, weil ich ihn fast überfahren hätte. Ich habe den Motor laufen lassen und plötzlich rollt mein Auto ins Gebüsch. Ich dachte erst, ich hätte vergessen, die Handbremse anzuziehen. In jenes Gebüsch war Lukas wenige Augenblicke zuvor verschwunden, naja, kann man sich ja denken. Der Riesenbärenklau hat jedenfalls nicht nur Spuren an den Händen hinterlassen. Der Wagen des Zeitungszustellers rollte auf ihn zu und erfasste ihn völlig unerwartet. Der Motor lief und die Tür stand offen. Da ist das wohl passiert. Wir haben den Wagen gefunden. Spuren an der Unterseite des Fahrzeugs und auch im Innern. Blut, Haare, Abdrücke. Lukas Körper blieb unter dem Wagen des Zeitungszustellers hängen, der das Unglück erst zu Hause bemerkte. Und ich, Idiot, trage den Rest der Zeitungen mit einer Leiche unterm Wagen aus. Wissen Sie, was ich für einen Schreck bekommen habe, als ich wieder zu Hause war? Hatte sich mit seiner Gürtelschnalle verfangen. Musste den ja auch irgendwie wieder loswerden. So kam der Leichnam von Lukas schließlich von der Brücke in den Fluss. Wir haben eine Speichelprobe vom Fahrer genommen. Wir haben eine 100%ige Übereinstimmung festgestellt. Auch die Haare im Fahrzeug lassen sich dem Hund zuordnen. Wir haben auch Pfotenabdrücke an der Handbremse sicherstellen können. Puffy hat seinen ehemaligen Therapeuten überfahren. Ich habe Lukas einen Brief geschrieben und auf sein Grab gelegt, dass ich jetzt weiß, wie alles war und dass ich im Nachhinein viel verstanden habe. Auch über uns. Sozialdienst muss ich machen, wegen Fahrlässigkeit. Der Richter war ganz in Ordnung. Am Anfang dachte ich, der spinnt doch, ich ins Tierheim, nachdem mir ein Hund den Job versaut hat. Aber es sind nicht alle gleich. Eigentlich kann man sogar ziemlich viel von ihnen lernen. Ein Radiosender hat einen Podcast bei mir bestellt. Über die Geschichte mit Lukas. Nachdem ich eine Artikelserie über meine Nachforschungen veröffentlicht hatte. Die Geschichte kam ganz groß raus. Musiktherapie wäre meine Empfehlung. Also, der Musikmarker, ja. Eben. Und ich würde vorschlagen, wir knüpfen einfach da an und versuchen ihn mal ein bisschen aus der Reserve zu locken, ja, damit er vielleicht noch ein bisschen an Lebensfreude dazugewinnt. Ja, ja, ja. Und dann. Und Bewegung. Unbedingt Bewegung. Ja, so. Zumba. Zumba. Zumba ist eine Möglichkeit. Ja, ja. Das war das Stück »Wer hat Lukas gebissen?« von Sebastian Hocke. Es sprachen Marie-Luisa Kerkhoff, Sebastian Brandes, Isabel Martinez, Ina Piontek, Werner Braunschädel, Marthe Römer, Torben Tietze, Alma Maja Ernst, Anke Beutel, Tobias Borchers, Martin Bauch, Björn Heinbrock, Christine Tanger, Jana Scheel, Memphis Tennessee, Klaus-Dieter Hocke und Sebastian Hocke, Regie der Autor. Eine Autorenproduktion aus dem Jahre 2017.